Gospodi, Iacob, Titia adorabit sum, Christo blagenuri prene parat suium, imater patria nascego. Dostoino es Iacovo istinum, plagit Titia adorabit sum, Christo blagenuri prene parat suium, Mater Boga nascego, Cesnešujur Herodin, I slavnešujur beslavneia Serafin, Bez islenia Boga slova nošujur. Cesnešujur Herodin, I slavnešujur Slavneia Serafim, bez islenia Boga slova

Thank you. Thank you. ein weniges noch. Nur ein weniges noch und wir werden die Mandeln blühen sehen, den Marmor in der Sonne leuchten und das Meer sich wiegen. Nur ein weniges noch, um ein weniges lasst uns höher hinauf.